Good morning and a happy, wonderful day. Guten Morgen und einen glücklichen, wunderbaren Tag. So, let's go back to this wonderful chapter in the Passion. Kehren wir zurück zu diesem wunderbaren Kapitel in der Passion. So look what Paul continues to say. Was sagt Paulus weiter? There, as that's verse 18, there are some among you who have exalted themselves as if I were not coming back to you. Vers 18. Es gibt einige unter euch, die sich selbst erhöhen, als ob ich nicht zu euch zurückkommen würde. I mean, what is he saying there? Was will er damit sagen? You see, Paul obviously knew these things because people have told him about that. Paulus wusste offensichtlich von diesen Dingen, denn die Leute haben ihm davon erzählt. Because remember, basically most of the letters he wrote were a response to trouble that had been told. Erinnere dich, dass die meisten seiner Briefe eine Antwort auf Probleme waren, die ihm erzählt worden waren. So, basically what he's saying here is this. Was er hier also im Grunde sagt, ist folgendes. There are people who had this attitude. Es gibt Leute, die diese Einstellung haben. Ah, you know, Paul is come here, but he's not going to come back, so we don't have to worry about him. Ach, Paulus ist hier gewesen, aber er wird nicht wiederkommen, also müssen wir uns keine Sorgen um ihn machen. It's like kids who says, oh, dad's not going to go home for a while, so I'll have to obey mommy. Das ist wie bei einem Kind, das sagt, oh, Papa wird eine Weile nicht nach Hause kommen, also muss ich Mama nicht gehorchen. So Paul says that among you, some have actually had this attitude. Paulus sagt, einige von euch haben tatsächlich die Einstellung, that you don't have to do anything. That I taught you to do through the Holy Spirit. Dass sie nichts von dem tun müssen, was ich durch den Heiligen Geist gelehrt habe. Because I'm not going to be back to check if you actually do it. Weil ich sowieso nicht zurückkomme, um zu prüfen, ob sie es tun. Now, may I remind you that they didn't have airports and aeroplanes? Darf ich dich daran erinnern, dass es damals keine Flughäfen und Flugzeuge gab? I mean, Paul just couldn't get on a plane and he could be there tomorrow. That's not what he could do. Paulus konnte nicht einfach ein Flugzeug nehmen und morgen dort sein. Das konnte er nicht. These people traveled by boat, by foot, long ways. Diese Menschen reisten mit dem Boot, zu Fuß, lange Wege. By horses. Mit Pferden. So look what he's telling to these people. Schau, was er diesen Leuten sagt. But I will come soon if it pleases the Lord. Aber ich werde bald zu euch kommen, wenn es dem Herrn gefällt. And I will find out not only what these arrogant ones are saying. Und ich werde nicht nur herausfinden, was diese arroganten Leute sagen. But also if they've power to back up their words. Sondern auch, ob sie die Kraft haben, ihre Worte zu untermauern. Where is the sweet spiritual daddy Paul now? Wo ist jetzt der liebe geistliche Papa Paulus? Where is that sweet, wonderful spiritual father who just brings love and kindness? Wo ist dieser süße, wunderbare geistliche Vater, der nur Liebe und Güte bringt? He's now calling them arrogant. Er nennt sie hier arrogant. Well, you have to always remember the context. Du musst dich immer an den Kontext erinnern. Paul carried these people deeply in his heart. Paulus trug diese Menschen tief in seinem Herzen. Paul did not have some people that he preferred over others. He cared for the church. Paulus hatte nicht einige Leute, die er bevorzugte. Er sorgte sich um die Gemeinde. He cared for the whole body of believers that was there in Corinth. Er sorgte sich um den gesamten Leib an Gläubigen in Korinth. And he knew the arrogant attitude of some of those people were destructive for the body, for the church. Er wusste, dass die arrogante Haltung einige dieser Menschen dem Leib der Gemeinde schadete. So, here is what Paul is telling them. Paulus sagte ihnen Folgendes. He said, if the Lord really wants me to do that, I'm going to be there really soon. Wenn der Herr wirklich will, dass ich das tue, dann komme ich bald. I like even that expression because Paul didn't say, I'm going to do it, I have to do it, so it's going to happen. He said, if it pleases the Lord. Ich mag diese Ausdrucksweise, denn er sagt nicht, ich werde es tun, ich muss es tun, also wird es geschehen. Er sagte, wenn es dem Herrn gefällt. And then he says, I want to see if they actually have power to back up what they say. Dann sagt er, ich will sehen, ob sie auch die Kraft haben, zu untermauern, was sie sagen. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? What would happen if we test every word that's being said in the church by the fact that there either is power to back it up or not? Was würde passieren, wenn wir jedes Wort, das in der Gemeinde gesagt wird, prüfen würden, ob Kraft dahinter steckt oder nicht? A lot of words we would have to ignore and reject. Viele Worte werden wir ignorieren und zurückweisen müssen. Think about how much word there is within the church and how little power to back up these words. Überlege, wie viele Worte es in der Gemeinde gibt und wie wenig Kraft in ihnen steckt. Look what he says in verse 20, and I love this verse. I've loved it as long as I can remember. Schau, was in Vers 20 sagt. Ich liebe diesen Vers, solange ich mich erinnern kann. You know, in the New King James, of course, it says, for the kingdom of God, it is not in word, but in power. In the New King James steht, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. But I really, really like how the Passion expresses it too. Aber ich mag sehr, sehr gerne, wie die Passion es ausdrückt. For the kingdom realm of God comes with power and not simply impressive words. Denn das Reich Gottes kommt mit Kraft und nicht einfach mit eindrucksvollen Worten. Do you know, I remember... I think it was about 40 years ago. Ich erinnere mich, es war vor etwa 30, 40 Jahren. I read these words. Als ich diese Worte las. And I said, God, I don't want to serve you. Ich sagte, Gott, ich will dir nicht dienen. If my ministry is just words. Wenn mein Dienst nur aus Worten besteht. I don't want to serve you. Ich will dir nicht dienen. I remember I went through this crisis. Ich erinnere mich, dass ich Krisen durchlebte. That, you know, I walked out of meetings where I preached and people said, oh, what a wonderful, amazing message, Reinhard. Weil ich nach Versammlungen, in denen ich predigte, die Leute sagten, oh, was für eine wunderbare, erstaunliche Botschaft, Reinhard. And I used to say in my heart to Jesus, Lord, I don't want people to just think that I have great words. Ich habe in meinem Herzen zu Jesus gesagt, Herr, ich möchte nicht, dass die Leute nur denken, ich hätte großartige Worte. Even though they are your words and they are great words. Auch wenn es deine Worte sind und es sind großartige Worte. I said, Lord, I must have a ministry that is backed up by power. Ich sagte, Herr, ich muss einen Dienst haben, der durch Kraft gestützt wird. And from that moment in 83, von diesem Moment im Jahr 1983 an, this verse has become a deep, deep, deep cry from my heart. Ist dieser Vers zu einem tiefen, tiefen, tiefen Schrei meines Herzens geworden. You cannot imagine how many hundreds, I don't know, maybe even a few thousands of times. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Hunderte, vielleicht sogar ein paar tausendmal. I have used this very scripture to release healing miracles. Ich genau diese einfache Schriftstelle benutzt habe, um Heilungswunder zu bewirken. You have no idea how many times I stood in front of difficult situations. Du hast keine Ahnung, wie oft ich vor schwierigen Situationen stand. When people wanted another beautiful, encouraging word. Als die Menschen ein weiteres schönes, ermutigendes Wort hören wollten. And I looked into their eyes and I said, the kingdom of God is not in word, it is in power. Be healed. Und ich sah ihnen in die Augen und sagte, das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Kraft. Seid geheilt. It hit me so deep in 83 that I said, I don't want to live a life without power and a life in words only. Das hat mich 1983 so tief getroffen, dass ich sagte, ich will kein Leben ohne Kraft und ein Leben nur mit Worten leben. Let's talk a little bit more tomorrow. Lass uns morgen ein wenig mehr darüber reden. You guys. Bis dann, Leute.